Die britische Sonnenpolitik-Studiengesellschaft stellte jüngst einen Beitrag unter der Überschrift »Das große unvergängliche Programm für die Wiedervereinigung ins Internet«. Darin hieß es, dass das klassische Werk von Genossen Kim Jong-il die vom großen Führer Genossen Kim Il-sung hinterlassenen Hinweise auf die Vereinigung des Vaterlandes konsequent verwirklichen, ein unsterbliches großes Programm für die Wiedervereinigung sei, das vom festen Willen von Kim Jong-il dazu zeuge, dem ganzen koreanischen Volk das vereinigte Land zu schenken.